Alles so gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, wir sind uns der Tatsache als gläubige Menschen bewusst, dass die Ursache von Heimsuchungen und Schicksalsschlägen, auf Arabisch nennt man das Musriba, merken wir uns das Wort, was noch ein paar Mal vorkommt, dass die Ursache von Heimsuchungen und Schicksalsschlägen in uns selbst gesucht werden muss, und zwar in unseren Sünden. Bis zum jetzigen Zeitpunkt führen die Heuchler und unwissenden Menschen über Allahs Buch und seinen Gesandten solche Ereignisse auf die Natur zurück. Sie sagen, wie ihr sicherlich oft gehört habt, Mutter Natur wollte das so. Oder die Natur ist der Grund dafür. Oder das Naturgesetz so und so. Und so weiter. Allah subhanahu wa ta'ala findet in ihren Aussagen keine Erwähnung. Wo er doch gesagt hat, was dich an Übel trifft, ist von dir selbst als Folge deiner Vergehen. Und wo er doch ebenfalls sagt, sinngemäß, jedes Unglück, das euch beispielsweise hinsichtlich eurer selbst oder eures Vermögens trifft, geschieht aufgrund dessen, was ihr getan habt. Doch was meint man denn mit diesem Wort Musriba, Heimsuchung, Unglück, konkret? Imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, sagte in seinem Tafsir, damit ist jedes Unglück gemeint, das den Menschen trifft, sei es noch so klein. Das Wort wird für Negatives benutzt. Dann erwähnte er, rahimahullah ta'ala, folgenden unauthentischen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam von Ikrimah. Er berichtet, dass die Lampe des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam eines Nachts ausging. Da sprach er: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Und dieser Ausdruck, liebe Geschwister, nennt man auf Arabisch Istirja'. Und das bedeutet, das ist ein Vers aus dem Koran, den man zitiert, wenn einem etwas, ein Unglück widerfahren ist. Wahrlich, wir gehören Allah. Und somit macht er mit uns, was er will. Und zu ihm kehren wir am Tag der Auferstehung zurück. Man fragte, o Gesandter Allahs, ist das etwa eine Musiba? Ist das etwa ein Unglück, dass die Lampe ausgegangen ist? Da antwortete er, ja, alles, was den Gläubigen kränkt, ist eine Musiba. Dann sagte der Imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, weil er ja weiß, dass diese Überlieferung nicht dem Propheten so einfach zugeschrieben werden kann. Er sagt aber, die Bedeutung dieses Hadithes ist authentisch und sahih Muslim überliefert, indem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, was auch immer den Gläubigen an dauerhaftem Schmerz, Anstrengung, Krankheit oder Traurigkeit trifft, ja sogar Sorgen, so werden dadurch manche seiner Sünden getilgt. Abdullah ibn Khalifa berichtet, dass einmal der Schnürsenkel oder Schuhriemen von Umar ibn Khattab radiallahu anhu zerriss. Das ist die Schnur, die man an der Sohle befestigt beim Schuh. Der Schuhriemen zerriss eines Tages von ihm, da sprach er, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, weil es ihm Sorgen machte und sagte, alles, was einem an Schlechtem passiert, ist eine Musiba. Meine lieben Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran Karim sinngemäß übersetzt, Surat Rum, Vers 41, Unheil ist auf dem Festland und im Meer erschienen, wegen dessen, was die Hände der Menschen erworben haben. Damit, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diese Sache mache ich für euch in diesem Leben, damit sie einiges von dem kosten, damit er sie einiges von dem kosten lässt, was sie getan haben, auf das sie umkehren mögen. Sogar die Strafe Allahs Azza wa Jalla, sogar die Heimsuchung, das Unglück, was einen diesen Leben trifft, ist eine Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala, damit man den Weg zu ihm wieder zurückfindet. Das Unheil auf dem Festland und dem Meer ist unter anderem verderbte Ernte, schlechte Luft, wenig Ertrag, Regenausfall, wenig Segen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß, und seid auf der Hut vor einer Heimsuchung, die nicht nur jene unter euch trifft, die Unrecht getan haben. Und wisst, dass Allah strengen bestrafen ist. Das heißt, es gibt Unglück, das nicht nur die Menschen trifft, die das verursacht haben, sondern das Unglück der andere treffen. Warum? Weil die anderen einfach zugeschaut haben, nichts gesagt haben, nichts gemacht haben. Denen war das einfach egal. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn das Übel auf Erden Oberhand gewinnt, man könnte auch übersetzen, wenn das Übel auf Erden offensichtlich wird, weil es einen Unterschied gibt, ob jemand eine Sünde im stillen Kämmerlein begeht und hofft, dass niemand davon erfährt und Allah darum bittet, dass er diese Sünde deckt, und eine andere Person, die das am helllichten Tag vor allen Menschen macht, vielleicht sogar im Fernsehen, damit er gesehen wird. Er sagt, wenn das Übel offensichtlich wird, sendet Allah seine Strafe zu den Erdbewohnern. Da sagte seine Ehefrau Aisha radiallahu anha, obwohl unter ihnen Gehorsame Allah gegenüber sind, da antwortete er, ja, und danach gehen sie in Allahs Barmherzigkeit über. Manche sagen, macht den Leuten doch keine Angst. Macht den Leuten doch keine Angst durch irgendwelche Naturphänomene, die sich regelmäßig wiederholen, wie die Sonnenfinsternis und die Mondfinsternis. Doch ganz normale Dinge, die immer wieder sogar berechenbar sind, wann sie eintreten, macht den Leuten doch keine Angst. Aber Allah sagt das nicht so. Allah sagt was anderes. Allah sagt, und wir entsenden unsere Zeichen nur deshalb, um Angst zu machen. Surat Al-Isra, Vers 59. Ihr braucht keine Angst haben. Erdbeben, Hitzewellen und Seuchen gehören zur Natur. Aber wenn einen Menschen nicht einmal zum Nachdenken bringt, wenn seine Erde unter seinem eigenen Fußboden oder seinen eigenen Füßen anfängt zu beben, wodurch wird er sich denn dann noch ermahnen lassen? Beziehungsweise, wer wird ihnen dann helfen an jenem Tag, wenn die Erde wirklich richtig bebt? Sünden, liebe Geschwister, haben in diesem Leben schon einen Nachteil, wie wir gesehen haben, einen direkten Nachteil. Manche Menschen denken, wenn ich die Arbeit so und so nicht annehme, wenn ich nicht lüge, wenn ich nicht betrüge, wenn ich nicht eine Sünde begehe bei meiner Arbeit, dann verliere ich mein Rizq. Dann verliere ich meine Versorgung, verliere ich meine Arbeit. Aber komisch, der Prophet sagt eigentlich genau das Gegenteil. Wem glaubst du? Er sagt in einer Überlieferung, es wird einem manchmal die Versorgung verwehrt aufgrund einer Sünde, die man begeht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ein Volk die Zakat verweigert, wird ihnen der Regen vom Himmel verwehrt. Jetzt kommt der eine Schlaue und sagt, es regnet doch. Es regnet sowohl bei muslimischen Ländern als auch bei nicht-muslimischen Ländern. Was ist das Problem? Mach dir keine Sorgen, der Prophet ist der Gesandte Gottes. Allah subhanahu wa ta'ala weiß all dies, noch bevor du auf der Welt warst. Aber die Frage ist, warum Allah subhanahu wa ta'ala trotzdem den Riss gibt? Ist es wegen dir und wegen mir? Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wenn ein Volk die Zakat verweigert, wird ihnen der Regen vom Himmel verwehrt. Und wäre da nicht das Vieh, würde es nicht regnen. Was haltet ihr von Menschen, denen Allah subhanahu wa ta'ala den Rizq zuteilkommen lässt, nicht aufgrund ihrer gläubigen oder schwachen oder ehrlichen Menschen, sondern aufgrund der Tiere, die sie hüten? Die Leute wollen solche Ereignisse Naturgesetzen zuschreiben. Sie wollen diese Ereignisse nicht mit koranischen Versen, Hadithen und Aussagen der Ulama in Verbindung bringen. Warum bebt die Erde? Aufgrund der tektonischen Plattenbewegungen. Ja, und warum bewegen sie sich? Ja, aufgrund des Druckes der Erdgase. Und so weiter und so fort. Ja, und wo ist Allah in der ganzen Geschichte? Er kommt nicht vor. Aber Allah ist es, der gesagt hat, sinngemäß, wahrlich, wenn wir wollen, dass eine Sache ist, dann sagen wir nur das Wort sei und dann ist es. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, diese Gemeinde, das ist seine Gemeinde, diese meine Gemeinde ist eine von Allah begnadigte. Sie wird im nächsten Leben nicht gequält werden. Das heißt, kein Gläubiger, kein Muslim wird bei Allah subhanahu wa ta'ala für immer und ewig in der Hölle landen. Und wenn man in diesem Leben für seine Sünde schon bestraft worden ist, durch eine Krankheit, durch sogar eine Nadel, die einen gepikst hat, wird man dafür nicht ein zweites Mal zur Rechenschaft gezogen. Diese, meine Gemeinde, ist eine von Allah begnadigte. Sie wird im nächsten Leben nicht gequält werden. Ihre Qual sind viel mehr, das ist die Antwort. Das sagt er wortwörtlich, alayhi salatu wasalam. Ihre Qual sind viel mehr das Unheil, die Erdbeben und das ermordet werden in dieser Welt. Insofern sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam eindeutig, dass solche Ereignisse Strafen sind, Qualen sind, auf Arabisch Adab. Und so sagen auch die Gelehrten, dass solche Strafen eine Art Tilgung unserer Vergehen sind. Imam Ibn Qayyim rahimahullah sagte, jede Verringerung, das heißt, wenn einmal mal weniger regnet, weniger Ertrag kommt, jede Verringerung, Heimsuchung und jede Heimsuchung in diesem und im nächsten Leben hat seinen Ursprung in den Sünden und darin, dass man sich den Befehlen des Herrn widersetzt. Die Spuren von guten und schlechten Taten, die Spuren einer guten Tat, das ist, was sich aus einer guten Tat ergibt und was sich einer schlechten Tat ergibt, das erkennt man, sagt er, klar und deutlich in den Herzen der Menschen, in den Körpern der Menschen und im Vermögen der Menschen. Natürlich nur, wenn Allah deine Augen dafür geöffnet hat und du auch das so siehst, wie Allah will, dass du es siehst. Ansonsten, wenn dir deine Augen oder wenn dir ausgeschmückt wird, was andere machen, wenn der Shaitan dir ausschmückt, dass die gute, schlechte Tat gut ist und die gute Tat schlecht ist, dann siehst du das natürlich nicht. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, was einen an Gutem trifft, so sind dies Gunsterweisungen Allahs, aufgrund derer man dankbar sein muss. Das heißt, die Frage, die wir uns jetzt stellen, zu guter Letzt, liebe Geschwister, ist, was haben wir von diesen Erklärungen, woher die Sünden, woher die Qualen kommen, die Strafen kommen und die Schicksalsschläge kommen, das Unheil und die Heimsuchungen? Die Antwort lautet, was einen an Gutem trifft, so sind dies Gunsterweisungen Allahs, aufgrund derer man dankbar sein muss. Was einen allerdings an Unglück trifft, so aufgrund der eigenen Sünden, daher muss man sich an seine Vergehen erinnern und sich Allah zuwenden und ihn um Vergebung bitten. Hat er das aus dem Ärmel geschüttelt? Oder hat er das aus den Versen Allahs und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Wir brauchen nur gucken, wie unser Vorbild das gemacht hat, alaihi salatu wasalam. Wenn du eine Sünde begehst, bittest du Allah um Verzeihung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, vorhin könnt ihr euch erinnern, wir haben gesagt, wenn das Übel in einem Volk Oberhand gewinnt, sendet Allah seine Strafe. Auf Arabisch Ba's. Und genau das Gleiche, dieses Ba's, dieses Leid, Krieg, Unheil, alles Formen von Ba's. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in einem Vers, dass sogar wenn das Leid zu ihnen kommt, wenn sie in diesem Moment Einsicht zeigen würden, sich Allah zuwenden würden, würde Allah das Leid wegnehmen. Allah sagte sinngemäß, wären sie, als die schwierige Lage sie traf, Ba's, nur demütig gewesen, dann hätten wir sie vom Leid befreit. Aber ihre Herzen hatten sich verhärtet und der Satan hatte ihnen ihr Tun als wohlgefällig ausgeschmückt. Sie lassen sich nicht ermahnen durch das, was sie erleben. Und unser Prophet, wie hat er diese Sachen umgesetzt? Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, berichtet, Sahih Bukhari berichtet, dass er gesagt hat, ich habe den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagen hören, ich schwöre bei Allah, täglich bitte ich Allah 70 Mal um Vergebung und wende mich ihm reuevoll zu. 70 Mal pro Tag. Der Prophet, davon abgesehen, dass er ein Mensch ist, dem seine vergangenen und zukünftigen Sünden vergeben worden sind, aber er ist auch ein Mensch, der leidet. Von seinen 7 Kindern sind 6 gestorben während seiner Lebenszeit. Manche seiner Ehefrau hat er verloren zu seiner Lebenszeit. Nur seine Tochter Fatima radiallahu anha hat ihn überlebt, alayhi salatu wassalam. Er hat Dinge mitgemacht, die andere Menschen nicht unbedingt mitgemacht haben. Und er, alayhi salatu wassalam, ihn trifft also auch Sorgen und Heimsuchungen, Unglück und Unheil und so weiter. Was ist sein Umgang mit dieser Sache, wo er sündenlos ist, weil ihm ja schon vergeben worden ist? Sein Umgang ist, dass er Allah um Verzeihung bittet und dass er sich Allah Azza zuwendet und das mehr als 70 Mal pro Tag und in anderen Überlieferungen sogar 100 Mal pro Tag. Weil das ist unser Vorbild, alayhi salatu wassalam. Das ist unser Umgang mit solchen Ereignissen, wenn sie einen von uns treffen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen so leiten, und das ist ja ein Geschenk Gottes, dass wenn dir etwas Schlechtes passiert, dass der Erste, an den du dich wendest, nicht dein Vater und deine Mutter und dein Nachbar und dein Freund ist oder der Sheikh oder der Imam oder wer auch immer, sondern der Erste ist, dass du deine Hände streckst gegen Himmel und Allah darum bittest und einsiehst, dass es aufgrund deiner eigenen Fehler passiert ist, du Allah um Verzeihung bittest und du zufrieden bist mit dem, was Allah für dich bestimmt hat. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر الصلاة